bitte schick mal ein bisschen Schicksal. Komm los schon, schick mal ein wenig Schicksal. Komm bitte schick mal ein bisschen Schicksal. Komm los schon, schick mal ein bisschen Schicksal. Meinem Lockout lock ich mich wieder ein. Ich steiger mich rein, ich steiger mich rein. Nach meinem Lockout lock ich mich wieder ein. Das Schicksal ist mein. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ein bisschen Schicksal, komm los schon, schick mal ein bisschen Schicksal, komm los schon, schick mal ein wenig Schicksal, komm bitte schick mal ein bisschen einem Euro das letzte Mal. Jetzt kostet es schon 50, das scheiß Schicksal. Es stand noch bei einem Euro das letzte Mal. Jetzt kostet es schon 100, das scheiß Schicksal. Ich warte gespannt auf das nächste Gebot. Ich warte gespannt auf das nächste Gebot. Ich warte gespannt auf das nächste Gebot. Denn ohne mein Schicksal bin ich tot. Schicksal, ich will es jetzt gleich, dann verkauf ich es noch weiter und werd dadurch reich. Komm, gib mir mein Schicksal, ich will es sofort, dann setz ich mich ab an einen weit entfernten Ort. Ein bisschen Schicksal, komm bitte schick mal ein wenig Schicksal. Komm los schon, schick mal ein bisschen Schicksal. Komm bitte schick mal ein wenig Schicksal. Ich lehn mich zurück in die elektronische Bucht. Ich steiger mich rein, es ist eine Sucht. Ich lehn mich zurück in die elektronische Bucht. Ich steiger mich rein, es ist eine Sucht.